Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 106 des Gabelbissen Podcast. Die letzte Folge, wir reden uns zurück, war durchaus sehr deftig und fleischlastig. Und heute möchte ich euch mal etwas Vegetarisches vorstellen. Auf der einen Seite eine vegetarische Zutat oder ein vegetarisches Produkt, sagen wir mal so. Und auf der anderen Seite ein Gericht. Mit dem Produkt werden wir uns ein bisschen mehr beschäftigen, ein bisschen genauer beschäftigen. Und mit dem Rezept dazu, dann gibt es ein bisschen Information drüber und dann das eigentliche Rezept. So, lange Rede, kurzer Sinn, um was geht's denn heute? Heute geht's um Topfen. Und beim Rezept, das kann ich euch auch jetzt schon verraten, geht's um Topfenknödel. Ich hatte ja schon einmal eine Folge, wo ich euch was von den Topfengulatschen erzählt habe. Und da habe ich auch ganz kurz etwas vom Topfen erzählt. Sei es, welche Varianten es gibt, halt in sehr kleiner Auswahl und was es sonst noch in dem Bereich gibt. Ich habe mir gedacht, über den Topfen könnte ich euch so viel mehr erzählen. Und darum habe ich mich dazu entschlossen, ich mache einfach eine ganze Sendung mal über dieses wirklich wunderbare Produkt oder ich kann es jetzt verraten, über diesen wunderbaren Frischkäse. Topfen, in Deutschland wird das Ganze Quark genannt, ist, wie ich ja bereits erwähnt habe, ein Frischkäse. Was ihn charakterisiert ist, dass er aus pasteurisierter Kuhmilch erzeugt wird. Wenn die Kuhmilch nicht behandelt wird, also nicht pasteurisiert in dem Fall, kann man zwar auch Topfen machen, dann wird es aber in der Regel Löffelkäse oder ihr könnt es auch gerne Landfrischkäse, Cottage Cheese, Schotterkäse etc. etc. nennen. Ja, auch diese Käsevariante ist eigentlich ein Topfen. Wusste ich ehrlich gesagt selber nicht so genau, dass es auch zur Familie der Topfen zählt. Österreichische Nachbarländer haben übrigens eine sehr spezielle Variante davon. Und da findet man die hauptsächlich in der Slowakei und in Ungarn. Und da gibt es die sogenannten Bremsen. Bremsen sind von der Herstellung eigentlich ident mit dem, was wir hier in Österreich als Topfen kennen. Es gibt einen einzigen Unterschied, aber der ist wirklich wesentlich. Und zwar die verwendete Milch. Und hier wird nicht Kuhmilch verwendet, sondern Schafsmilch. Und im Endeffekt ist er dann gleich, aber er schmeckt eben, weil Schafsmilch verwendet wird, gänzlich anders. Aber kommen wir lieber mal zurück wieder zu unserem Topfen. Versteifen wir uns jetzt nicht auf die Bremsen. Den in Österreich erhältlichen Topfen, sage ich mal, kann man grob in drei Varianten unterteilen. Ich habe den groben und den feinen Topfen und den Landfrischkäse. Der grobe ist, wie man vom Namen her schon vermuten kann, naja klar, eher grob, grobkörniger. Nicht so wie der Landfrischkäse, wieder ein bisschen anders. Kann man im Laden auch kaufen und da wieder, wenn, gerne als Bauerntopfen vertrieben. Im Supermarkt eher selten zu finden, eher in so kleineren Märkten, direkt beim Bauern, in so Bauernläden kriegt man den gerne mal. Die andere Variante wäre eben der feine Topfen. Und der ist ursprünglich auch mal grober gewesen, aber der wird dann weiterverarbeitet in sogenannten Topfenzentrifugen. Und dadurch erreiche ich eine viel, viel feinere Masse. Und das ist eigentlich dann der klassische Speisetopfen, den wir so im Supermarkt unseres geringsten Misstrauens bekommen. Ja, und die gröbste Basis eigentlich hat dann der Landfrischkäse. Wir kennen ihn alle. Frisch, der Landfrischkäse, der Cottage Cheese und wie ihr ihn auch immer nennen wollt, der ist ja sehr grobkörnig. Der wird dann auch noch ein bisschen verfeinert mit anderen Zutaten. Ihr erinnert euch vielleicht an meine Gruß aus der Küche-Folge, die ich dazu schon mal gemacht habe. Und eben wesentlicher Unterschied, da wird aus nicht pasteurisierter Milch hergestellt. Speisetropfen, den kann man auch noch einmal unterteilen. Und zwar könnte man auf der einen Seite ihn mal unterscheiden nach der Art der Gerinnung. Sprich, ob ich ihn mit Lab gemacht habe, was in den meisten Fällen so ist, oder ob ich zum Beispiel irgendwelche Säuren wie Zitronensäure zum Beispiel genommen habe. Im Geschäft wird er nicht nach dem unterschieden, da ist das Hauptunterschiedskriterium der Fettgehalt. Und fangen wir mal an mit dem leichtesten. Und das wäre der Speisetropfen Mager. Und der hat maximal 5% FIT. Was heißt denn FIT? Nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, Fett in Tropfen. Wird nett klingen, aber ist es nicht. Nein, das heißt nichts anderes als Fett in der Trockenmasse. Das heißt, Trockenmasse beim Topfen wäre das, wenn ich den wirklich auspresse, dass da gar kein Wasser, gar keine Flüssigkeit mehr drinnen ist. Das wäre dann die Trockenmasse. Und eben von dieser Masse spricht man dann vom Fettgehalt, wenn man von FIT spricht. Der hat wenig Fett, ist aber noch streichfähig. Für Knödel jetzt, egal ob ich Topfenknödel machen will oder Fruchtknödel, ist diese Art von Topfen meines Erachtens mehr als ungeeignet. Wir haben das einmal probiert und ja, der Teig ist nichts geworden. Das hat nicht funktioniert, da braucht man einfach ein bisschen mehr Fett. Aber für Aufstriche etc. kann man den durchaus verwenden. Die nächste Stufe wäre dann der Magertopfen und der hat 20% FIT und der gilt dann schon als cremig streichfähig. Also den kann man wirklich schon schöner streichen, der bröckelt dann auch nicht so. Wenn ich ihn auf dem Brot streichen würde oder irgendwie anders verarbeite, mit dem geht schon eher, dass man Topfenknödel macht, aber auch noch nicht ideal. Würde ich auch nicht empfehlen. Da würde ich dann schon zum nächsten greifen, nämlich zum ganz, ganz klassischen Speisetopfen mit einem Fettgehalt von 40% FIT. Und das ist, würde ich mal behaupten, der wahre Allrounder beim Topfen. Mit dem kann man wirklich alles machen. Der ist ideal für Knödel und andere Teigvarianten, weil da habe ich dann wirklich einen schönen, glatten Teig, super Topfenteig, also Fruchtknödel mit dem, ein Traum. Und da kann ich Aufstrich machen, also da kann ich wirklich im Endeffekt alles machen, was ich gern mit Topfen machen möchte. Aber es gibt noch was, und zwar der Gervais. Gervais zählt auch zum Topfen und der ist dann noch um einiges fetthaltiger. Fangen wir mal an mit dem Gervais mit Rahmstufe. Der hat einen 55%igen FIT, also durchaus schon ein bisschen mehr. Aber es gibt noch ein Quäntchen mehr, nämlich Gervais in der Doppelrahmstufe. Der hat dann 65% Fett in der Trockenmasse. Die letzten beiden werden eigentlich für Fruchtknödel oder dergleichen nicht mehr verwendet. Die nimmt man dann wirklich rein, nur mehr für Aufstriche. Sprich, kennt Gervais, kann man ja auch im Laden kaufen. Der ist dann mit Kräutern versetzt oder mit anderen Zutaten. Mit Topfen könnt ihr übrigens auch ein kleines Experiment machen, wenn ihr wollt. Und zwar möchtet ihr gern mal den Warngeschmack des Topfens probieren. Ich würde jetzt sagen, wenn ihr einen Löffel Topfen nehmt, den im Mund steckt, dann schmeckt ihr doch den Warngeschmack. Nein, das funktioniert ein bisschen anders, wenn man den Warngeschmack des Topfens mal probieren möchte. Und zwar zunächst mal eine Portion auf dem Esslöffel geben. Oder auch Teelöffel, das ist dann euch überlassen. Und jetzt kommt das Wichtigste dabei. Haltet euch die Nase zu und dann steckt man den Löffel mit zugehaltener Nase in den Mund. So, jetzt aber nicht gleich kauen und schlucken. Vom Löffel runterholen und dann die Portion Topfen auf eurer Zunge eine Zeit lang liegen lassen, bis sie mehr oder weniger temperiert. Und dann wird euch bald auffallen, verbreitet sich im Mund ein ganz spezieller, wohliger Geschmack. Und das ist dann der wahre Geschmack des Topfens. Man, klar, mit der Nase kriegt man auch mit, aber würde man nämlich würde man mehr oder weniger riechen, während man das reingibt, dann beeinflusst nämlich der Geruchssinn auch unseren Geschmackssinn. Und da könnt ihr, hat es ja nichts mit Topfen zu tun, aber noch ein Experiment machen, macht das mal mit gemahlenem Zimt. Gebt euch ein bisschen an Zimt auf einen Löffel drauf, nicht viel, wirklich nur wenig. Nase zu und rein in den Mund und ihr werdet sehen, der Zimt schmeckt nicht so intensiv, als wenn ihr das mit offener Nase machen würdet, also mit nicht zugehaltener Nase. Schmeckt viel, viel intensiver. Ich habe es selbst früher nicht geglaubt, aber ich habe das Experiment gemacht und ich kann euch bestätigen, das funktioniert wirklich. Topfen ist nicht nur in kulinarischer Hinsicht wirklich was Tolles und Feines, wo man viel damit machen kann. Der wird auch gerne in der Medizin verwendet. Topfen ist abschwellend und auch gleichzeitig schmerzlindernd. Und da ist dann aber wurscht, ob ihr jetzt einen 20- oder 40-prozentigen Topfen nehmt. Da könnt ihr im Endeffekt jeden nehmen, den ihr wollt, auch den ganz, ganz mageren. Wobei, ja, da haben wir das Problem mit der Streichfähigkeit. Magertopfen hat nur den einen Vorteil, also der 20-prozentige Topfen. Er enthält nicht so viel Flüssigkeit wie sein etwas fetterer Kollege. Wie das klingt, der normale Speisetopfen, sagen wir es so. Und dadurch löst er sich besser, wenn man ihn direkt auf die Haut aufträgt. Ja, man, es ist trotzdem noch einiges zum Reinigen, aber es löst sich besser, als wenn ich normalen Speisetopfen nehme. Wenn ihr das mal verwenden möchtet, habe ich gleich noch einen Tipp. Man, es wird in den meisten Seiten, auf den meisten Seiten oder von vielen Leuten so empfohlen, den Topfen direkt auf die Schwellung, auf die geprellte Stelle, wo auch immer, auftragen und dann ihn mit Klarsichtfolie einwickeln. Es geht aber auch ein bisschen einfacher. Und zwar, ihr nehmt ein Stück Küchenpapier und auf das streicht ihr dann den Topfen drauf. Und dieses Küchenpapier mit Topfen legt sie dann eben auf die spezielle Stelle. Und das hat einen wesentlichen Vorteil. Das Küchenpapier ist an sich jetzt nicht so eine große Barriere, was die Wirkung des Topfens betrifft, weil es sich ja ansaugt mit dem. Aber ich brauche nachher nicht so extrem viel waschen. Sprich, das Runterreiben vom Topfen ist ja nicht gerade so angenehm und dauert auch eine Zeit. Und bei der Variante nehme ich das Küchenpapier runter, entsorge es, wasche die Stelle ein bisschen ab und das ist erledigt. Also von daher, wie gesagt, immer auf ein Küchenpapier streichen. Funktioniert super, habe ich schon einige Male gemacht. Ja, ganz klassisch natürlich ist der kalte Wickel beim Topfen und der funktioniert so. Da streicht man circa eine 1 cm dicke Schicht auf das Küchenpapier oder halt auf die Stelle. Wenn man es mit Küchenpapier gemacht hat, legt man das drauf, wickelt das Ganze mit Klarsichtfolie und dann belässt man das so lange drauf, bis der Topfen nicht mehr kalt ist. Das kann man bei extrem vielen Sachen einsetzen. Wenn ihr euch verknackst, wenn ihr dadurch eine Schwellung habt, wenn ihr Fieber habt, bei Kopfüberprellungen, bei Akne hilft es zum Beispiel, bei Überdehnungen etc. etc. Also ihr seht, der kalte Wickel ist wirklich super. Und den kann man wirklich bei so Sachen immer gut anwenden, weil es schadet einem wirklich nicht, es hilft nur. Es gibt auch ein Pendant dazu, das wäre der warme Wickel. Und dieser wirkt vor allem fiebersenkend. Und der bleibt in der Regel so lange aufgelegt, genau das Gegenteil, bis der nämlich erkaltet ist. Also erkaltet jetzt nicht wie vom Kühlschrank, klar, aber bis er halt nicht mehr so die erwärmte Temperatur hat. Diese Variante, sage ich aber gleich dazu, würde ich vorher mit dem Arzt absprechen, weil die durchaus ein bisschen zu intensiv wirken kann und ja, dann hat man vielleicht andere Probleme, die man nicht haben möchte. Also daher die warme Variante immer mit dem Hausarzt oder dem Arzt eures Vertrauens absprechen. Wie wird der Topfen hergestellt? Im Grunde ist es ganz, ganz was Leichtes. Man nimmt frische oder pasteurisierte Milch, gibt Lab dazu, man muss die Milch ein bisschen erwärmen, so in der Regel auf 26 Grad, gibt Lab dazu, lasst das Ganze stocken. Nach 8 bis 10 Stunden wird das mit der Käseharfe geschnitten, das kennen wir von der regulären Käseherstellung auch. Ja, und dann wieder ausgepresst. Oder wenn ich eben einen feinen Topfen haben will, kommt er noch in die Topfenzentrifuge. Beziehungsweise der kommt er gleich in die Topfenzentrifuge, da presse ich ihn nicht aus und gebe ihn dann rein. Also der kommt gleich in die Topfenzentrifuge. Und das war's. Ist ein Käse, braucht aber keine Reifung, kommt dann sofort in den Handel und kann verzehrt werden. Also an sich eine feine Sache, die man sich auch, muss ich sagen, relativ einfach selbst zu Hause machen kann. Im Endeffekt funktioniert so wie der Cottage Cheese, der Schotterkäse, den ich euch schon mal vorgestellt habe. Nur, dass ich da auf alle Fälle ein Lab nehmen sollte. Ja, wie ist er denn entstanden, der Topfen? Wie lange kennen wir den schon? Also da kann ich euch gleich sagen, den kennen wir schon ganz, ganz lange. Tacitus, wir kennen ihn, der römische Senator und Historiker seiner Zeit, ging davon aus, dass die Germanen den Topfen erfunden haben. Germanen haben nämlich die Milch in Tongefäßen gelagert. Diese Tongefäße, Töpfe, haben die Gerinnung der Milch gefördert. Und man hat dann entdeckt, dass was daraus entstanden ist, also sprich die Milch ist sauer geworden. Also das, was entstanden ist, konnte man nachher verspeisen und hat gut geschmeckt. Im 16. Jahrhundert, also dann schon einige Zeit nach Tacitus, ist erstmalig die aktive Herstellung bekannt. Da hat man das umschrieben, das hat man in Aufzeichnungen gefunden, wie der Prozess des Topfenherstellens dokumentiert wurde. Und dann so gegen Ende des 17. Jahrhunderts beschreibt ein Buch detailliert die Herstellung vom sogenannten Quarkkäse. Quark, jetzt wissen wir, ist die Ursprungsbezeichnung gewesen. Aus dem hat sich dann das heute in Deutschland bekannte Quark entwickelt. Ja, und dann so ab dem 17. Jahrhundert, also 18. bis 19., dann war eigentlich der Topfen mehr oder weniger überall vertreten und nichts jetzt so Exotisches, Spezielles mehr. Nur, okay, jetzt wissen wir, wie es zum Begriff Quark in Deutschland gekommen ist. Nur wie kommt man dann auf Topfen? Wenn das ursprünglich der Quarkkäse war, wie leitet sich da der Topfen ab? Das können die Historiker auch belegen und haben herausgefunden. Und zwar geht das, ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, weil aufgepasst, also ganz genau aufgepasst hat, der weiß es vielleicht schon, der geht auf das Gefäß zurück, nämlich auf den Tontopf. Und weil das Produkt eben ursprünglich aus dem Topf kam, hat man einfach das Ganze dann Topfen genannt. Also ich finde recht eine nette Sache, wie der Name eigentlich von dem Produkt, von dem Frischkäse entstanden ist. Jetzt haben wir ja viel über Topfen gelernt und ich würde sagen, widmen wir uns mal kurz theoretisch, vom theoretischen Teil unserem Rezept, nämlich den wunderbaren Topfenknödel. Topfenknödel ist eigentlich ein sehr einfach herzustellendes Gericht mit einem ganz einfachen Teig. Das kennt man jetzt aber nicht nur in Österreich. Man, wie bei vielen Süßspeisen, die in Österreich, oder bei warmen Süßspeisen, die wir so in Österreich kennen, dürfte das Ganze seine Ursprünge in Böhmen gehabt haben. Ich habe es euch ja schon öfter erzählt, böhmische Köchinnen und Köche waren ja am Hofe in Wien sehr beliebt. Und es gibt aber die Topfknödel auch in anderen Nachbarländern, wie zum Beispiel Deutschland, auch teilweise auch in der Schweiz und so. Aber die unterscheiden sich wesentlich zur österreichischen oder tschechisch-slowakisch-ungarischen Variante. Dann vom Teig her sind sie ja, ich sage mal, ähnlich bis gleich. Aber in Deutschland werden Topfenknödel gebacken, in Österreich nicht. Da isst man sie roh. Nein, nicht roh. Da werden die nämlich gekocht. Also da wird der Teig gemacht und der wird wie jetzt Obstknödel oder so im warmen Wasser gekocht. Also da lässt man sie ziehen. Kochen wäre fatal, weil da wird das Ganze, naja, ein bisschen auseinandergehen. Sie eignen sich wundervoll als Dessert, aber man kann Topfenknödel auch herrlich als Hauptspeise essen. Es geht genauso. Also wer gerne süße Hauptspeisen isst, den kann ich Topfenknödel wirklich nur wärmstens empfehlen. So, ich will jetzt nicht zu lang theoretisieren, was die Topfenknödel betrifft. Ich würde vorschlagen, kommen wir gleich mal zum Rezept. Die folgenden Mengenangaben beziehen sich auf 4 Personen als Hauptspeise oder 4 Portionen zur Hauptspeise oder 8 Portionen als Dessert. Für die Topfenknödel benötigen wir 600 Gramm Topfen, 20% oder 40%. Wir haben es eigentlich bis jetzt immer mit 20%igen gemacht, funktioniert super, aber wer möchte, kann auch gerne den 40%igen nehmen. Des Weiteren benötigen wir 90 Gramm Staubzucker, 120 Gramm Sauerrahm, ein Ei, 100 Gramm Grieß, 30 Gramm Vanillezucker, 10 Gramm Salz, 100 Gramm Mehl, da würde ich persönlich glatt oder wer möchte auch Universalmehl empfehlen, Butter oder Margarine, Semmelbrösel und Kristallzucker. Der Teig ist wirklich sehr, sehr einfach. Im ersten Schritt nehmen wir alle Zutaten, außer Butter, Margarine, Semmelbrösel und Kristallzucker. Die brauchen wir da jetzt einmal nicht. Und verarbeiten das alles zu einer schönen, glatten Masse. Da empfiehlt es sich übrigens, das Ganze mit Hand zu machen, da man den Teig da meines Erachtens schöner hinbekommt. Geht auch mit Knethaken, aber mit der Hand. Weil ich bin, muss auch gestehen, ein großer Fan von Handarbeit bei dem, was Teig betrifft, weil ich einfach da mehr Gespür habe. Also Germteig und so mache ich auch gern mit der Hand. Man, klar, ich lasse mir schon ein bisschen von der Maschine helfen, aber bin ein großer Fan, dass ich da das mit den Fingern mache. Ja, also wie gesagt, zu einer glatten Masse verkneten, danach in eine Schüssel reingeben, abdecken und dann ab für 6 Stunden in den Kühlschrank. Und dort muss es eben diese Zeit lang dann ruhen. Zwischenzeit können wir für diverse Sachen nutzen, zum Beispiel um alte Gabelwissenfolgen nachzuhören oder vielleicht einmal in mein Sprechkröstl reinzuhören oder um die Brösel zu machen. Und dazu müssen wir einfach mal die Butter und Margarine schmelzen, geben etwas Zucker dazu, so viel wie euch beliebt, sage ich jetzt einmal, aber nicht zu viel. Dann reichlich Semmelbrösel. Das mische ich schön durch und röste es an. Und das war's dann mal für die Semmelbrösel. Wenn die 6 Stunden vergangen sind, die können dann übrigens auch abkühlen, sollten abkühlen, sagen wir mal so. Nach den 6 Stunden hole ich meinen Teig aus dem Kühlschrank raus und forme kleine Knödel damit. Also jetzt bitte nicht so große machen wie Erdäpfel oder Semmelknödel. Wäre ein bisschen zu groß. Oder gar Germknödel, so wie man es auf der Skihütte bekommt. Nein, da machen wir kleinere, ja, wie soll man das beschreiben? Von der Größe her würde ich sagen, so circa so groß wie Grießknödel, wenn ihr die kennt. Also eher kleinere. Und danach erhitzen wir einen Topf Wasser, reichlich Wasser nehmen, den salzen wir leicht, nicht zu viel. Sobald er aufgekocht ist, Temperatur zurück, Knödel rein und darin circa 15 Minuten ziehen lassen. Das sollte nicht mehr kochen, es darf noch leicht simmern, sage ich einmal. Aber kochen muss das Ganze oder sollte es nicht mehr. Wenn das Ganze gezogen hat, fische ich Knödel raus und wälze sie umgehend in den Brösel. Also in die Brösel, ja. Brösel. Ja, und dann richte ich es auf dem Teller an und esse idealerweise einen herrlichen Zwetschgenröster dazu. Aber ich kann auch im Endeffekt jede andere Art von fruchtiger Beilage machen. Zum Beispiel einen Waldbeerenspiegel, eine Erdbeersauce. Ich könnte mir auch ein Apfelmus dazu vorstellen. Ja, oder alles, was ich mehr oder weniger beliebt, könnte da dazu essen. So, bevor wir zum Ende der heutigen Folge kommen, hätte ich heute noch ein paar administrative Punkte. Ab sofort könnt ihr sämtliche Folgen des Gabelbissen im AAC-Format, als M4A-Datei, herunterladen. Da gibt es auch einen eigenen Stream, den ihr über die Website abonnieren könnt. Bei iTunes gibt es das leider noch nicht. Ich hoffe, das kommt dann bald. Hat den Vorteil, dass ihr kleinere Dateien runterladen könnt. Man auf der einen Seite bei heutigen Smartphones, die durchaus ein bisschen mehr Speicher haben, nicht notwendig, aber wer es gerne möchte, kann das eben jetzt auch in diesem Format runterladen. Und wer vor allem die Original Apple Podcast App auf seinem iPhone verwendet oder glaube am iPad oder iPod Touch, müsste es die auch geben. Dem rate ich zu diesem Format, weil da müsste die App auch die neuen Kapitelmarken, die es schon seit letzter Folge gibt, auslesen können. Ja, apropos Kapitelmarken, wenn ihr den Gabelbissen über meinen Webplayer, also meinen über den Webplayer hört, könnt ihr auch ab dieser Folge die Kapitelmarken, dass ich es rausbringe, anklicken. Das gibt es auch ab dieser Folge neu. Ja, und vielen lieben Dank an den Robert vom Fitz Podcast. Der hat mir nämlich darauf hingewiesen, dass der PayPal-Link bei mir defekt ist. Das habe ich jetzt gefixt und wer möchte, kann das gerne mal ausprobieren und schauen, ob der wirklich funktioniert. Nein, Spaß beiseite, der funktioniert. Da habe ich jetzt den richtigen Link bei mir auf die Website gestellt. Das Ganze findet ihr unter über den Blog unterstützen. Da habt ihr dann den PayPal-Link zu mir. So, und einen Punkt habe ich noch im Administrativen. Wenn ihr immer top aktuell, was Infos betrifft, sein wollt oder vielleicht mal die ein oder andere Nano-Folge, nenne ich das jetzt, also kleine Audiobotschaften von mir hören wollt und das Ganze auch noch direkt auf euer Smartphone wünscht, dann geht das ganz einfach und zwar mit der App Telegram. Telegram ist eine kostenlose Messenger-App für iOS, Android, BlackBerry und Windows Mobile oder Windows Phone, wie das auch immer heißt, also dieses exotischere mobile Betriebssystem. Und wenn ihr das installiert habt, geht ihr einfach startet ihr eure Browser-App und dort gibt ihr einfach ein https://telegram.me/gabelbissen. Wenn das Ganze jetzt zu schnell ging, ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes zur aktuellen Sendung. Auf alle Fälle, wenn ihr auf den Link geht, sollte sich eure Telegram-App öffnen und dann könnt ihr der Gruppe Gabelbissen beitreten. Und dort gibt es dann eben immer News zum Gabelbissen und wie gesagt so kleine Nano-Folgen, wenn ich irgendwelche neuen, ganz, ganz heißen kulinarischen Erkenntnisse habe oder News etc., dann erfahre ich das dort am ersten. Ja, somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich denke, über den Topfen haben wir halt wirklich ausführlich gelernt. Und da ist ja wirklich ein Tausendsasser, was da alles gibt. Ich war selbst erstaunt, was alles zum Topfen dazu zählt. Also das Chervet zum Beispiel Topfen ist bei mir persönlich nicht bewusst. Ich hätte es niemals was anderes gesehen. Aber gut, man lernt ja nie aus. Und darum macht es mir einfach eine Freude, den Gabelbissen zu machen. Wenn ich da recherchiere für euch, was ich da alles Neues dazu lerne, ist ein Traum, kann ich euch sagen. Und umso mehr Spaß macht es mir, das Ganze eben für euch aufzuzeichnen. Gut, dann wünsche ich euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen. Sag danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.